Adolf Hitler und sein Propagandaminister Josef Goebbels beließen es nicht dabei, angebliche polnische Gräueltaten zu erfinden oder tatsächliche Gewaltakte propagandistisch zu dramatisieren. Um einen völkerrechtlich verbindlicheren Grund für eine Kriegserklärung an Polen zu haben, wäre eine Grenzverletzung durch polnische Soldaten von Vorteil gewesen. Da die polnischen Soldaten aber auf ihrem Gebiet blieben, mussten Deutsche in polnische Uniformen gesteckt werden. Josef Goebbels notierte am 31. August 1939 in sein Tagebuch: Mittags gibt der Führer Befehl zum Angriff in der Nacht gegen 5 Uhr. Es scheint, dass damit die Würfel gefallen sind. Der Führer glaubt noch nicht daran, dass England eingreifen wird. Die SS bekommt für die Nacht Sonderbefehle. Welche Sonderbefehle das waren, ist heute weitgehend bekannt. Auch wer die wichtigste Rolle bei den gezielten Provokationen spielen sollte. Alfred Naujox, einer der skrupellosesten Mitarbeiter des SD, des Sicherheitsdienstes von Hitlers Elitetruppe, der SS. Naujox, der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammte, war 1931 mit erst 19 Jahren in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und in die SS eingetreten. Für seine weitere Karriere erwies sich das als der richtige Schritt. Als er 1934 zu Reinhard Heydrichs geheimnisumwitterten Sicherheitsdienst kam, war sein weiterer Weg vorgezeichnet. Denn Naujox galt als Mann, der sich im Dienst seiner Partei auch die Finger schmutzig machte und selbst vom Mord nicht zurückschreckte. Seine erste Bewährungsprobe hatte er beim sogenannten Röhmputsch, als Hitler am 30. Juni 1934 seine parteiinternen Konkurrenten liquidieren ließ. Schon wenig später erhielt er einen weiteren geheimdienstlichen Auftrag, dieses Mal in Prag. Davon wird noch die Rede sein. Naujox hatte sich also schon mehrfach bewährt, als er Ende August 1939 den Auftrag erhielt, für eine so gravierende Provokation zu sorgen, dass Hitler Polen den Krieg erklären konnte. Am Abend des 31. August 1939 sollte er zusammen mit weiteren Männern des Sicherheitsdienstes in polnischen Uniformen einen Überfall auf den deutschen Sender Gleiwitz in Oberschlesien fingieren. Wie er das machte, schildert der Berliner Historiker Florian Altenhöhner, der eine Biografie über Naujox verfasst hat. Naujox ist mit seinen Männern in den Sender eingedrungen und dann hat man versucht, über diesen Sender Gleiwitz einen Aufruf angeblich polnischer Aufständischer zu verlesen. Das Ganze ist aber technisch misslungen, weil der Sender in Gleiwitz kein eigenes Programm ausgestrahlt hat, sondern das war ein Nebensender des Reichssenders in Breslau. Und von dort konnte man einfach von den technischen Möglichkeiten her nicht in das Programm eingreifen, sondern es ist dann nur gelungen, mit einem sogenannten Gewittermikrofon Aufruf zu sprechen, der aber dann eigentlich nur im unmittelbaren Umfeld des Senders zu hören war. Leider gibt es diesen Aufruf der polnischen Aufständischen nicht als Tondokument. Wir haben aber Erinnerungen von Gleiwitzern, die das am Radio gehört haben. Über 20 Jahre später erinnerte sich einer an das, was er in dieser Nacht gehört hat. Unruhe, Unterbrechung der Sendung, Tumult, einige polnische Redewendungen als Art Ansprache, dann wieder Tumult und kurz Zeit darauf die Durchsage, dass die Polen den Sender überfallen und besetzt hätten. Das Ganze hat sich wie in einer ernsten Zeit schlecht gewähltes Hörspiel angehört.